Eine andere Patentlösung, die ich noch erwähnen möchte, wäre jene, die auf der Formel beruht: Ich weiß genau, was du denkst. Auch das spielt in der Therapie eine große Rolle, aber Sie können diese Patentlösung hinaufverfolgen, ganz offensichtlich bis in die diplomatischen Beziehungen, die internationalen Beziehungen hinein. Es ist eine gefährliche Annahme, dass ich sowieso weiß, was mein Gegenüber denkt, was die Absichten sind. Ich daher keinen Grund habe, das auch nur annähernd zu prüfen, sondern dass mir mein Wissen gestattet, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das richtige Vorgehen sich damit ergibt. Das trifft im Kleinen natürlich vor allem für die Beziehung zwischen Mann und Frau zu. Ich erinnere mich noch mit Dankbarkeit an einen meiner Lehrer in Zürich, Ausbilder für Psychiatrie, der uns erklärte, dass man den Mann, das Wesen des Mannes, mit einer Ellipse vergleichen könnte. Eine Ellipse hat bekanntlich zwei Brennpunkte. Den einen nannte er Logos, den anderen nannte er Eros. Und der Mann kann seiner Veranlagung nach nur in einem dieser beiden Brennpunkte, in einem bestimmten Moment nur in einem dieser beiden Brennpunkte sein. Für uns Männer ist das kein Problem, denn je nach den Bedürfnissen der Situation gehen wir eben hin und her, wie es notwendig ist. Mit Logos nannte er natürlich das Geistige, oder nicht nur das Geistige, sondern auch das Objektive, den Beruf, eventuell die Wissenschaft, jedenfalls das praktisch Existierende, den Gegenstand. Den anderen Brennpunkt, wie gesagt, nannte er Eros, also die Beziehung zum anderen menschlichen Objekt. Zu jedem gegebenen Zeitpunkt, wie gesagt, kann er nur an einem dieser beiden Punkte sein. Die Frau dagegen beschrieb er als einen Kreis, der insofern als ein Sonderfall der Ellipse gelten mag, als in dem Kreis die beiden Brennpunkte ja zusammenfallen. Und das bedeutet, immer nach Ansicht meines Lehrers, dass die Frau mit Leichtigkeit sowohl im Eros als auch im Logos steht, zu jedem Zeitpunkt. Das Üble ist nur, dass wir das nicht wissen, dass der andere anders angelegt ist. Und dazu ein Zwiegespräch. Frau, ich fürchte, aus diesem Kuchen wird nichts, der Teig geht nicht auf. Mann, vielleicht nicht genug Backpulver. Was steht im Rezept? Frau, das schaut dir wieder einmal ähnlich. Mann, was schaut mir ähnlich? Das mit dem Backpulver. Was mit dem Backpulver? Frau, du weißt genau, was ich meine. Immer tust du das und du weißt, dass es mir auf die Nerven geht. Mann, Himmelkruzi Türken, er war Österreicher, bitte. Himmelkruzi Türken, wovon redest du überhaupt? Du sagst, dass der Kuchen nicht aufgeht. Ich sage, das Einzige, was daran schuld sein könnte, wäre zu wenig Backpulver. Und plötzlich hat das nichts mehr mit Backpulver zu tun, sondern ist ein Defekt meines Charakters oder was weiß ich. Frau, natürlich, Backpulver ist dir wichtiger als ich. Dass es das Backpulver sein könnte, kann ich mir selbst denken. Dir aber ist es gleichgültig, dass ich dir mit dem Kuchen eine Freude machen will. Mann, das bestreite ich ja auch gar nicht. Es freut mich. Ich rede ja auch nur vom Backpulver, nicht von dir. Frau, wie ihr Männer das nur so fertig bringt, alles so schön sachlich auseinanderzuhalten, dass es einer Frau dabei zu frösteln beginnt. Mann, nein. Das Problem ist, wie ihr Frauen es fertig bringt, Backpulver zum Gradmesser der Liebe zu machen und so weiter und so weiter. Why can't a woman be more like a man? Fragt schon Professor Higgins verzweifelt in Bernard Shaw's Pygmalion. Umgekehrt, das heißt in Bezug auf die Männer, ist mir leider kein klassisches Zitat bekannt, aber man kann sich vorstellen, wie es ungefähr lauten müsste. Ich bin für dich nur dann wichtig, wenn ich dir gerade ins Konzept passe und du für mich Zeit hast. Ja, das wäre also eine andere dieser feststellbaren Patentlösungen. Gestatten Sie mir dann, zu der letzten zu kommen, die ich erwähnen möchte. Auch hier möchte ich mit einem Zitat beginnen. He who would do good must do so in minute particulars. The general good is the plea of patriots, politicians and knaves. Wer Gutes tun will, tue es in kleinsten Schritten. Das allgemeine Gute ist die Ausrede der Patrioten, Politiker und Schurken, soll der englische Satiriker Samuel Butler gesagt haben. Die Natur scheint ihm recht zu geben. Alles, was sich entwickelt, wächst und blüht, geht eben in kleinsten Schritten vor sich. Alle großen Änderungen sind katastrophisch.